Ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK gab am 20. Juli einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur Antworten auf dessen Fragen im Zusammenhang damit, dass der britische Premierminister von einer Drohung der TVRK mit Kernwaffen geredet hatte. Der Regierungschef Großbritanniens, so sagte der Sprecher, verwies jüngst im Parlament vor der Abstimmung über den Plan für den Bau eines neuen strategischen Atom-U-Bootes darauf, dass sein Land praktisch von den Ländern wie Russland und Nordkorea nukleare Drohungen bekomme. Die Äußerung des britischen Premierministers ist sehr erstaunenswert. Dass unsere Kernwaffen Großbritannien gefährden würden, ist sehr absurd. Wenn er Atom-U-Boot bauen lassen möchte, soll er es ruhig tun, aber dafür nicht unser Land, das mehrere tausend Kilometer entfernt ist, im Munde führen. Zwar hatten mal die beiden Länder im Koreakrieg in den 1950er Jahren gegeneinander gekämpft, weil Großbritannien seine Truppen nach Korea entsandt hatte. Da aber danach die beiden Staaten auf der Grundlage der gegenseitigen Achtung und Gleichberechtigung die diplomatischen Beziehungen angeknüpft haben, betrachtet die TVRK Großbritannien nicht als einen Feind. Wie wir die britischen Kernwaffen nicht für Gefahr für uns halten, braucht auch Großbritannien nicht, sich durch unsere Kernwaffen gefährdet zu fühlen. Wie Großbritannien für den Schutz der jetzigen Generation und der Nachkommenschaft die Atomwaffen benötigt, verstärken wir auch unsere atomaren Abschreckungsmittel, um uns vor der extremen und praktischen Atomkriegsgefahr zu schützen, die die USA heraufbeschwören. Wir werden weiterhin für die Verteidigung der Souveränität des Landes und der Existenzrechte der Nation gegen die nukleare Drohung der USA unsere atomaren Abschreckungsmittel verstärken. So wie es im Sprichwort heißt, die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter.